Ein Samurai, der so gar nicht japanisch aussieht. Blonde Haare, blaue Augen, 1,85 Meter groß. Früher hieß er Markus Lösch. Heute leitet er eine spezielle Schule für traditionelle japanische Kriegskunst in München. In dieser Rolle ist er wahrscheinlich der einzige Nicht-Japaner auf der ganzen Welt. Julian Ignatowitsch hat den bayerischen Samurai für unsere Reportage besucht. Ein Industriegebiet in München. Zwischen Fitnessstudio, Künstleratelier und einem Warenhaus für Baumaterialien führt eine einsame Tür in einen Raum, groß wie eine Turnhalle. Holzschwerter und japanische Schriftzeichen dekorieren die Wände. Ein junger Mann im schwarzen Kimono begrüßt mich. Mein Name ist Otsuka Ryunosuke Taira no Masatomo, gebürtiger Münchner, mit 18 nach Japan ausgewandert. Ich führe jetzt die sogenannte Hokushin Itori Yoho, eine altjapanische Kriegskunstschule in der 7. Generation. Otsuka übernahm die Schule vor 3 Jahren von einem japanischen Großmeister. Der ist sein zweiter Vater, von dem er auch adoptiert wurde. Aus organisatorischen und ökonomischen Gründen hat er die Zentrale der Schule nach München verlegt. Mit mehreren Zweigstellen in Japan und ganz Europa und aktuell mehr als 140 Schülern ist die Schule gelebte Tradition. 1820 wurde die Schule gegründet in Edo, im heutigen Tokio, und meine Schule an die nächste Generation weiterzugeben, das ist meine Verantwortung. Wie wurde ein Münchner in so kurzer Zeit vom Samurai-Schüler zu einem Meister, der schon mit 27 Jahren unterrichten durfte? Mein Interesse an den japanischen Kriegskünsten entstand schon mit 11 Jahren, als ich das Buch Shogun von James Clavell gelesen habe. Ich habe mit 15 dann mit Kendo und Iaido, also modernen japanischen Schwertkünsten, angefangen und habe dann gesagt, ich möchte das Authentische lernen. Nach meinem Schulabschluss mit 18 habe ich gesagt, jetzt wandere ich aus.